1. Dieser Psalm stammt von David und beschreibt die Sicht, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte, woraufhin Abimelech in Wegschickte und David daraufhin weiterzog. 2. Ich war den Herrn zu jeder Zeit preisen und sein Lob soll stets auf meinen Lippen sein. 3. Mein Seel wird sich des Herrn rühmen, so dass die Bedrängten dies hören und sich darüber freuen können. 4. Verherrlich den Herrn gemeinsam mit mir und lasst uns seinen Namen miteinander erheben. 5. Jeds Maul, wenn ich den Herrn suchte, erhorte mich und befreit mich von all meinen Angsten. 6. Werauf in Blickte, dessen Gesicht strahlte, und mas kein Charm im Feinden. 7. Dieser bedrängt rief zum Herrn, und der Herr hort in und rettet in aus all seinen Schwierigkeiten. 8. Der Engel des Herrn am Jib diegenigen, die in Furchten, und befreit sie aus Gefahr. 9. Erfahrt und erkennt, wie gütig der Herr ist, glücklich ist der Mensch, der bei ihm schut sucht. 10. Furchtet den Herrn, sein Heiligen, den wherein furchtet, dem Word essen nichts mangeln. 11. Young Lohen lay den Hunger und not, doch diegenigen, die den Herrn suchen, wer den keenen Mangel und igen deinem gut erleiden. 12. Kommt, kinder, hort mir zu, ich word uke leiren, den Herrn zu furchten. 13. Wer ist der Mensch, der ein langes Leben begehrt und viel tage des Glücks erleben mochte? 14. Beware den Zund vor Bosem und den Lippen vor betrügerischer Reed. 15. Wenn die Ditch vom Bosen a be in Tuesday Guts, such den Frieden und Verfolgen active. 16. Der Herr wendet sich gegen diegenigen, die Boses tun, eier Erinnerung von der oder zu tilgen. 17. Die Organ des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet, und sein Ohren horen flehen. 18. Sie riefen, und der Herr hort sie und rettet sie aus all ihren Schwierigkeiten. 19. Der Herr ist denen nahe, die eingebrochenes Haus haben, und hilft denen, die mutlos sind. 20. Obwohl die Leiden des Gerechten zahlreich sind, befreit der Herr in aus allen. 21. Beschützt all sein Nocken, so dass keines davon zerbrochen wird. 22. Das Unglück wird die Gottlosen toten, und diegenigen, die den Gerechten hassen, wer den die Konsequenzen tragen. 23. Der Herr erlost die Seel seiner Diener, und all, die bei im Schut suchen, wer den nicht bestraft.